Santo Subito Gedächtnisprotokoll eines Auftritts des Schauspielers Roberto Benigni vor der Seligsprechungskommission im Vatikan vom Oktober 2005 zur Causa Johannes Paul II. Von Krock und Petschinka. Herr Benigni, Roberto Benigni, danke, dass Sie sich Zeit genommen, dass Sie die Aufnahmen zu Ihrem neuen Film unterbrochen haben und aus der Cinecittà zu uns herüber in den Vatikan gefahren sind. Die Taxirechnung werden wir Ihnen selbstverständlich erstatten. Aber bitte, meine Herren, es ist doch nicht der Rede wert. Sie haben uns einen Brief geschrieben. Den möchte ich der Kommission gern vorlesen. Sie schreiben: Monsignori, ich habe keinen blassen Schimmer, warum ich von Ihnen eingeladen wurde und was ich dazu beitragen könnte, die Seligsprechung des von mir wirklich innig geliebten Papstes Giovanni Paolo II. Voranzutreiben oder zu verhindern. Und ob in der Geschichte, die ich Ihnen erzählen könnte und würde, ein Wunder sich versteckt, das mag allein die Kommission beurteilen. Sie schreiben: Monsignori, Sie kennen mich, Sie haben meine Filme gesehen, La Vita è Bella, Pinocchio, Night on Earth. Ich kann Ihnen versprechen, ich habe eine Stunde Zeit, exakt eine Stunde, und ich bitte Sie in Anbetracht des gewaltigen Umfanges der Geschichte, mich nicht zu unterbrechen. Herr Benigni, bitte, wir wollen uns an Ihre Bedingung halten und Ihnen das Wort erteilen. Monsignori, danke sehr. Meine Geschichte beginnt am Montag, dem 28. März 2005, um 0 Uhr. Ich darf rauchen hier? Nein. Gut. Mitternacht also. Ich liege mit meiner Frau im Bett, umfasse sie mit beiden Armen, denn sie ist unglaublich dick. Denn sie ist schwanger. In 2 Wochen ist der Geburtstermin. In 2 Wochen wird er platzen, dieser Bauch. Und mein Herr Sohn wird Besitz ergreifen von diesen wundervollen Brüsten, deren Anblick mir jetzt den Verstand raubt. Muss ich auf die Knie? Ich war 14 Tage nicht zu Hause, hatte einen Dreh nach dem anderen. Hollywood, Hongkong. Es muss sein. Es muss. Na dann komm, mein wilder Mann, und ergötze dich an mir. Herr Benigni. Ja? Montag 0 Uhr. Ja, ich weiß. Denn in dem Moment, wo sie sich auf die Knie begibt, läutet das Telefon und ich schaue auf die Uhr und denke mir, wer kann das sein so spät? Porco Madonna, what the fuck? Signore. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, warum ich fluche, Monsignore. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was ich empfunden habe. Durchaus, Herr Benigni. Das ist so, als ob bei einem wichtigen kirchlichen Ritual, nehmen wir das Hochamt am Ostersonntag, plötzlich in der Tasche des Papstes ein Handy klingelte und Sie aus dem Gebet gerissen werden, aus der Andacht. Ein etwas gewagter Vergleich. Ein etwas gewagter Vergleich, sicher. Und ich entschuldige mich dafür. Denn der Vergleich hinkt. Wissen Sie, Monsignore, der Papst ist in seinem Gebet nicht so abhängig von der Intensität des Wunsches. Er kann sich schnell wieder nach dem kleinen Plausch mit seinem Koch auf den Herrn da oben konzentrieren und alle anderen auch. Hingegen in Sachen Liebeswonnen, da wirkt so eine Störung katastrophal. Da kannst du manchmal Stunden warten, bis der Herr da unten... Weiter, bitte. Das muss aber ein sehr wichtiger Anruf sein. Willst du nicht doch rangehen? Benigni? Signore Benigni? Ja. Da spricht Kardinal Mozzini aus Mailand. Kardinal Mozzini, dazu muss ich Ihnen kurz erklären. Meine Freunde und ich, wir überraschen uns manchmal mit kleinen Scherzen. Okay, Dario, sag deinen Satz. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gestört. Aber gar nicht. Ich habe nämlich einen dringenden Wunsch auszurichten, Signor Benigni. Komm, sprich, Herr Kardinal, und dann lass mich zurückkehren ins Bett. Die Kurie der Kardinale bittet Sie ganz inständig... Komm auf den Punkt, Dario. Herr Nobelpreisträger, worum geht's? Am Flughafen wartet eine Maschine auf Sie, die fliegt Sie nach Rom. Wann? Sofort. Ich sage herzlichen Dank und lege auf. Wer? Dario Fo, der Nobelpreisträger. Was will er? Ich soll nach Rom kommen, in den Vatikan. Und was sollst du dort? Ich schmiege mich an Sie. Die kleine Unterbrechung war gar nicht so eine Katastrophe. Lass mich reden mit ihm. Ich werde ihm sagen, du warst lange nicht da und du möchtest dich jetzt sehr gerne ein paar Minuten... Ja? Nein, nein, es ist nicht zu spät. Es... Oh. Ja? Komm. Aber ja, aber sicher. Komm ins Bett. Psst, psst. Komm. Ja, Monsignore. Ja, sicher, danke. So, und jetzt komm ins Bett. Wir sind geehrt. Roberto, du ziehst dich jetzt an. Du kommst sofort zu mir ins Bett. Du ziehst dich an und fliegst sofort nach Rom. Aha. Sie ist eingeweiht, denke ich. Wie lange werde ich bleiben in Rom? Das weiß ich nicht. Aber in 2 Wochen ist dein Termin, der Geburtstermin. Den will ich auf keinen Fall versäumen. Wissen Sie, Monsignori, Ich habe alle Geburtsvorbereitungskurse mitgemacht, habe Bücher gelesen, habe gelernt, wie man atmet, wo man die Hände hinlegen muss, wie man das Kind aus dem Bauch zieht, wie man die Nabelschnur abbeißt, abschneidet, wie man ihr das Kind auf die Brüste legt. Weiter, Herr Benigni. In 2 Wochen bist du längst zurück und berühmt. Ich habe den Oscar, Darling. Zieh den schwarzen Anzug an. Den Hochzeitsanzug? Ja, bitte, tu mir den Gefallen. Ich packe dir den Koffer, unten wartet eine Limousine. Aha, denke ich. Heute hat mein lieber Freund Dario Fo enorm viel Geld ausgegeben für einen kleinen dummen Scherz. Sie ist also dabei. Irgendwas wird mir auf diese Weise mitgeteilt. Irgendeine Überraschung. Gut, ich begreife. Ciao, mein Schatz. Ich gehe. Guten Abend, Ihr Ticket. Wohin geht's? Hat man Sie nicht angerufen? Doch, doch. Sie sind doch Herr Benigni. Ja. Wir fahren zum Flughafen. Dort wird man mir mitteilen... Roberto! Ich wollte nur mal anstoßen mit dir auf die Geburt deines Sohnes. Weißt du, ich habe morgen hier in Florenz einen Auftritt. Am Flughafen? Nichts. Ein päpstlicher Nunzius. Buonasera, Signore Benigni. Der mich begrüßt und zum Flugzeug begleitet. Okay. In Rom wird man mir mitteilen. Signore Benigni, Telefono, Telefono. Weißt du, Roberto, wir wollten einen Tag lang Erholung verschaffen. Vor der Geburt des Kleinen. Maria sagt, du bist so aufgeregt, so nervös. Am Flughafen kein Anruf. Buongiorno. 2 Kardinäle erwarten. Begrüßen mich. Guten Morgen, Signore Benigni. In einer schwarzen Limousine werde ich in den Vatikan gebracht. Es ist 3 Uhr früh, ich bin müde und hungrig. Können wir da schnell bei den McDonald's halten? Sind Sie hungrig, Signore Benigni? Sehr. In 2 Minuten sind wir zu Hause. Da wird man Ihnen schnell eine Kleinigkeit zubereiten. Auch gut, denke ich. Habe so eine Fastenspeise der Mönche vor Augen. Eine Schale Reis oder eine dünne Hostie mit einem Kreuz aus Ketchup drauf, mit einer dünnen Gänsefeder aufgetragen. Vatikan, großer Empfang, Schweizergarde plus 13 Kardinäle. Jetzt? Um diese Zeit? Guten Morgen, Herr Benigni. Jetzt singen Sie gleich ein Lied. Buongiorno. Kein Lied. Good morning. Wir sind für die Vorbereitungen Ihres Auftritts hier zuständig. Ein Auftritt? Hat man Ihnen gar nicht mitgeteilt, warum Sie hier sind? Nein. Das ist grotesk. Wer war dafür zuständig? Morsini. Ja. Der hat sich mit meiner Frau unterhalten. Und die hat Ihnen nichts gesagt? Nein. Na, dann in den Keller. In den Keller? Besichtigung des Auftrittsortes, oder wie? Nein, nein. Ah, Kellertheater im Vatikan. Im Keller? Da ist die Schatzkammer. Man bringt mich in die Abteilung mit den Büchern. Tausende alte Bände, Goldprägungen, Leder, unglaubliche Gerüche. Dann, stopp, da ist es. Der Bibliothekar zieht Handschuhe an, nimmt ein Buch aus dem Kasten, legt es auf einen Tisch. Wieder die Etches... del ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha von Miguel de Cervantes Saavedra. Ich schnuppere an dem Buch. Das ist 400 Jahre alt. Das ist der Auftrag? Ja. Was? Was genau? Sie sollen hier im Vatikan den Don Quixote spielen. Wer, ich? Am Sterbebett des Papstes, ja. In der Sixtinischen Kapelle. Ab diesem Moment denke ich zum ersten Mal, dass diese Reise in den Vatikan vielleicht doch kein Scherz ist. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Wer wird den inszenieren, den Don Quixote? Auf Deutsch? Auf Spanisch? Oder auf Polnisch? Don Kikotski? Wieso will man, dass am Sterbebett des Papstes der Don Quixote aufgeführt wird? In einem Dorfe von La Mancha lebte unlängst ein Edler mit Namen Don Quixote. Un gran madrugador, ein großer Frühaufsteher. Und ein Freund der Jagd. Man muss wissen, dass der oben genannte Edle seine Zeit damit verbrachte, Ritterromane mit solcher Liebe und Hingebung zu lesen, dass sein Gehirn ausgetrocknet wurde, wodurch er den Verstand verlor. Oh. Wer wird den Sancho Panza spielen? Keine Antwort. Die Kardinäle stehen an den Regalen, nehmen Bücher heraus, schau, blättern. Was ich gefunden habe. Den Gargantua. Ja, das Decamerone. Hört euch das an. Look, Marx. Darwin. El Capital. Erster Entrum. Dante. Die Schätze der ganzen Welt stehen hier. Alle Bücher, die auf dem Index stehen, werden mit Begeisterung aus den Regalen gezogen, aufgeschlagen, die besten Sätze daraus vorgelesen. Mich packt dieselbe Leidenschaft. Als Don Quixote nun mit seinem Verstand zum Beschluss gekommen war, verfiel er auf den seltsamsten Gedanken, den jemals ein Tor auf der Welt ergriffen hat, nämlich... Es schien ihm nützlich und nötig, sowohl zur Vermehrung seiner Ehre als zum Besten seiner Republik, ein irrender Ritter zu werden und sich Arbeiten und Gefahren zu unterziehen, die ihn im Überstehen mit ewigem Ruhm und Namen schmücken würden. Bravo! Weiter, Benigni, weiter! More! Please! Bitte! Por favor! More, more, por favor! Morsini! Während ich weiterlese, tanzen die 12 Kardinäle um den Tisch herum. More, more, por favor! Schwärmen more, aus in den more, Saal, holen Kronen aus den Vitrinen, den Federschmuck von Sitting Bull. More, more, por favor! Herr Benigni! Das Ei des Kolumbus, die Kappe von Che Guevara. More, more, por favor! Eine Schatulle wird geöffnet, das Turiner Grabtuch. Die Fußballschuhe von Maradona, der Schnurrbart von Charlie Chaplin. Herr Benigni! Die Mundharmonika von Charles Bronson, die Ukulele der Marilyn Monroe. Bitte, Herr Benigni, Sie haben nur eine Stunde Zeit. Dann die Morgenmesse. Aufstehen, hinsetzen, hinknien. Singen, aufstehen, setzen, hinknien. Wieder auf, das Kreuzzeichen jetzt und jetzt wieder. Dann stellen sich alle vorne an. Der Priester verteilt die Hostien. Endlich, denke ich, endlich ein Stück Brot, endlich ein Frühstück. Wie klein auch immer. Ich stelle mich auch an um dieses winzige Frühstück. Der Kardinal aus Miami zupft mich am Rock. No, Mr. Benigni, no. Aber ich will mir jetzt dieses winzige Frühstück holen. Nach einer Ewigkeit stehe ich vor dem Priester, öffne den Mund, da knurrt mein Magen. Die Kardinäle zucken zusammen, bekreuzigen sich, ich werde weitergeschoben. Und nach der Morgenmesse sage ich, meine Herren, warum durfte ich denn dieses kleine Frühstück nicht essen? We know you. We all saw the movies. Die Melone, Signore. Erinnern Sie sich? Und das Schaf. Und die Cousine. Aber das war doch Kino. Sicher, das war Kino. Aber solche Sachen kommen auch in der Wirklichkeit vor. Selbst hier im Vatikan? Yes, despite the fact we purify ourselves daily. Reinigung. Signore Benigni, Sie sind aus der Kirche ausgetreten. Sie haben mit uns diskutiert und gestritten. Haben uns verhöhnt, haben uns bekämpft. Haben uns gezwungen, einen Prozess gegen Sie zu führen. Aber wir haben Ihnen verziehen. Haben die Hand nach Ihnen ausgestreckt. Und Sie erkoren, um den Wunsch des Papstes, den Don Quixote noch einmal zu sehen, zu seiner und unser aller Zufriedenheit und Glück erfüllen zu können. Aber ohne vorherige gründliche Reinigung werden Sie nicht vor den Papst treten. Nein. Das kommt nicht in Frage. Ich kenne euch. Ihr habt die Indianer gereinigt, die Afrikaner, die Wikinger. Herr Benigni, das geht zu weit. Wenn das die Grundbedingung ist, meine Herren, dann danke für die nette Unterhaltung. Mille grazie, Monsignori. Close the book. Say goodbye. Listen, please. Kardinal John aus Miami streckt mir sein Handy entgegen. What's that? Your wife. My wife. Maria? Roberto, ja? Nicht abreisen. Aber die wollen mich katholizieren, krank machen, köpfen. Nicht abreisen, Roberto. Geh zur Beichte. Ich gehe zur Beichte? Es tut nicht weh, glaub mir. Aber ich glaube doch nicht an diesen Unsinn. Herr Benigni, das reicht. Sie haben jetzt zum wiederholten Mal die Kirche verhöhnt. Eben. Also kannst du auch beichten. Wenn das die Bedingung ist, dass du den Papst in Don Quixote vorspielen kannst. Das kommt nicht in Frage. Mir zuliebe. Nein. Schau, die haben dich ausgesucht. Aber nein, das ist doch alles ein schlechter Gag. Nein, Roberto, das ist kein Gag. Die haben dich ausgesucht. Die haben mir erzählt, dieser Morosini aus Mailand hat mir erzählt, sie haben ein Jahr gecastet, haben 100 Leute angeschaut. Und dann haben sie gesagt, Benigni, er wird den Don Quixote spielen. Am Sterbebett des Papstes. In der Sixtinischen Kapelle. Okay. Du machst es. Willst du, dass ich es mache? Ich? Ja, ich will, dass du dieses Stück spielst. Okay. Wie geht's? Bewegt er sich? Wer? Mein Herr Sohn, dein Herr Sohn. Ja. Aber du wartest mit der Geburt, bis das hier vorbei ist. Ja, Signora Benigni, natürlich. Also dann, ciao. Ciao. Yeah. Okay, wo ist das Weihwasser, wo ist der Beichtstuhl? Her damit. Yeah! Oh. Eine Stunde später sitze ich, nein, nicht in einem Beichtstuhl. Auch nicht bei einem Frühstück. Bitte, Monsignore. Eine Kleinigkeit. Man bringt mich stattdessen in ein großes, karg eingerichtetes Arbeitszimmer. An einem sehr langen Tisch sitzen 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 600 Bischöfe. Jeder gebeugt über einen Laptop. Ruhe. Ich erhalte ein kleines Tischchen zugewiesen, ebenfalls mit einem Laptop und einer CD-ROM. Don Quixote, Spanisch, Italienisch. Hinter mir nimmt ein Schweizer Gardist Aufstellung. Silenzio. Und während ich an einer Strichfassung der 600 Seiten Don Quixote arbeite, arbeiten die 600 Bischöfe an einer Strichfassung der 600.000 Seiten Katholizismus. Grundthema: Mit welchem Ritual reinigt man einen verlorenen, sündigen, obszönen Sohn, der aus der Kirche ausgetreten ist und der jetzt wieder in ihren Schoß zurückkehren möchte? Möchte? Disculpen mis queridos hermanos. Plötzlich erhebt sich einer der Bischöfe, ein kleiner, drahtiger, alter Spanier, räuspert sich, klopft an seine Wasserkaraffe. Silencio. Disculpen, mis queridos hermanos. Por cama, don Emilio. Que causa volio. Er erinnert sich, sagt der alte Spanier, dass er einmal gesehen hat, ein Manuskript, mit dem die spanische Kirche ausgezogen ist, die Indianer zu bekehren. Oh, really? Und zu Christen zu machen. Quante pagine, Emilio? Tres páginas. Vidit? Three pages? Only? Cotes, are you sure? Where is it? Unten im Museum. See. When? When did you see it? Long time ago. Rundum werden die Laptops zugeklappt. 600 Laptops. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Bischof Emilio Cortés wird in den Keller geschickt. Nach 2 Stunden kehrt er zurück mit einer einfachen Holzschatulle. Gott ist wundervoll. Emilio Cortés, Bischof von Sevilla, öffnet die Schatulle und entnimmt ihr 3 blutbespritzte Pergamente plus eine Adlerfeder als Lesezeichen. Great! Magnifique! Wonderful! Christianisation y Españolización. Erstens, Reinigung. Die Indianer sind keine Menschen. Sie müssen gereinigt werden. Durch das Feuer, durch das Wasser, durch 40-tägige Arbeit in den Silberminen. Und das bedeutet Hunger und Peitsche. Auf unseren Fall hier angewendet heißt das heute und morgen Reinigung, Mittwoch Taufe und Text. Donnerstag Kostüm und Kommunion. Am Freitag Heiliger Geist und Generalprobe. Und am Samstag der Auftritt. Wenn er durchhält bis Samstag. Wofür wir alle beten wollen. Meine Herren, darf ich bitten, Nummer 642 aus dem lateinischen Gesangbuch. Während sich die Herren in ihr Gebet vertiefen, von dem ich nichts verstehe, nur den drohenden Unterton, habe ich die große Reinigung vor Augen. Ein vatikanischer Putztrupp stürmt auf mich zu, packt mich, zerrt mich hinunter in den Keller, stößt mich in eine weiß gekachelte Dusche, in eine Silbermine, in eine endlose Sandwüste mit Skeletten von Kamelen und Pilgern. Man rasiert mir die Haare, man reißt mir die Kleider vom Leib, man steckt mir einen riesigen Trichter in den Mund, einer von oben, einer von unten, der Darm wird ausgedrückt, das Gehirn wird ausgewrungen, das Herz desinfiziert. Wunderbar, Herr Finini. Großartig. Diese kindliche Vorstellung von der Reinigung. Die Sünden. Brüllen die Soldaten der Reinigung. Die Sünden. Bekenne deine Sünden. Nicht, dass sie so groß wären, meine Sünden, aber es sind so viele. Ich habe ja gar keine großen Sünden begangen, aber sehr viele kleine. Unendlich viele kleine. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber man hat jetzt keine Geduld mit mir. Man stößt mich gegen eine Wand, zwingt mich in die Knie, hetzt Schäferhunde auf mich, formt eine Pyramide aus mir, legt mir ein Hundehalsband an. Deine Frau in Uniform deutet mit ihrem Finger auf meine nackte Scham und schreit, Gott, du willst es so, du willst es, du Terrorist, du Selbstmordattentäter, du verrottetes Stück Scheiße. Ich verdonnere dich zu 40 Tage Fasten an einem Tag. Und da nehme ich all meinen Mut zusammen und schreie, das verstößt gegen die Genfer Konvention. Da verstummen sie, die Kardinäle, betrachten mich und kehren zurück aus ihrer Andacht. Bitte, meine Herren, lassen Sie mich gehen. Oder lassen Sie mich wenigstens mit meinem Anwalt sprechen. Kardinal Jonas Miami legt mir die Hand auf die Schultern. But we were only praying. Drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Just as you would do after such cleansing. Vielleicht nicht jeden Tag, aber dafür umso inniger. Ja, sage ich. Vielleicht umso inniger. Leider, Signor Benigni, leider ist einfach keine Zeit für den Weg des Lichts, den Weg der Spiritualität, der auf den alten 3 Seiten kurz umrissen ist. Wir müssen den Weg der Welt gehen. 40 Tage Fasten, Einkehr, Umkehr ist in Ihrem Fall nicht möglich. Wir müssen den Weg der Welt gehen, Venga Benigni. Der Weg der Welt. Der Weg der Welt. Der Weg der Welt. Der Weg der Welt. Der Weg der Welt. Die 600 Bischöfe sind begeistert. Es hebt ein Chor an, der große Aufbruch. Wo bringt man mich hin? Ich denke mir, hey Roberto, du musst dir den Weg merken. Vielleicht musst du von dort, wo sie dich jetzt hinbringen, irgendwann abhauen. Vielleicht musst du von diesem Weg der Welt irgendwann einmal abkommen. Auf die schiefe Bahn geraten, in einem Seitengässchen verschwinden. Untertauchen. Aber schon nach der dritten Kreuzung bin ich verloren. Der Gesang der Bischöfe vor mir, das Geschmetter der Kardinäle hinter mir, narkotisiert mich. Und dann abrupt Schluss. Wir stehen vor einer Mauer mit einer einfachen kleinen Holztür. Die geistlichen Würdenträger bilden einen Halbkreis, in den sie mich drängen. Da ist die Folterkammer. Da ist das Verlies. Da ist die Hölle. Ich halte Ausschau nach einem Schlupfloch, aber die Kardinäle und die Bischöfe bilden einen Cordon aus Körpern und Farben. Vor mir diese Holztür, hinter mir diese Mauer aus Erz. 6, 7 Meter hoch. Ein sehr dicker, sehr freundlicher Herr kommt heraus. Monsieur Benigni, darf ich Sie herzlich heißen willkommen in der Cantine au Cardinal. Jetzt erst sehe ich die weiße Schürze. Jetzt erst sehe ich die weiße Kochmütze und die Hand, die mir entgegengestreckt wird. Und ich ergreife diese Hand und sie zieht mich hinein in diese Folterkammer. Hinter mir hebt ein großes Murren an, denn die Bischöfe dürfen nicht mitkommen in diese Hölle. Cortés fordert, dass heute eine Ausnahme gemacht werde. Wir wollen ihn begleiten auf dem Weg der Welt. Ich weiß nicht mehr, ob es ihnen gestattet wurde, einzutreten in die Kantine der Kardinäle, denn ich war verzaubert von dem Duft. Ich war hingerissen von den Gerüchen. Monsieur Benigni. Die Speisekarte wird mir vorgelegt. Ein 40-gängiges Menü. Der Weg der Welt. Incredibile. Nach den ersten 20 Gängen darf ich mich kurz ausruhen in meinem kargen Zimmerchen. Herrlich. Ich lege mich hin und einen Schlummer. So erholsam wie, ich weiß gar nicht wie, unvergleichlich. Und mitten in der Nacht erwache ich kurz und denke an meine Frau. Denke an ihre Brüste, denke an ihren Bauch. Keine Details, bitte. Warum? Sind Sie frei von diesen schönen Gedanken, Herr Kardinal? Oder sind Sie so besetzt von der aufgezwungenen Askese, dass Sie es nicht ertragen, weil Sie sofort und schockartig von Euphorie übermannt werden? Signore Benigni, Sie wollen mich doch sicher hier nicht belehren über die Versuchung des heiligen Antonius. Entschuldigen Sie meine Frechheit, Monsignore. Weiter? In der ersten Nacht eine Befleckung des Bettes. Doch schon in der zweiten Nacht, zwar immer noch Flecken, aber nur vom Sabber, der aus meinem Mund tropft. Das Gehirn träumt offenbar weiter. Speisen abfolgen. Wir sind jetzt an welchem Tag? Dienstag. Notieren Sie bitte Dienstag, 29. März 2005. Der ganze Dienstag gehört der Reinigung. Das beginnt schon vor der Morgenmesse. Un espresso e un cornetto con crema. Aber welche? Da sind die berühmten Cornetti von der Piazza Navona wie Steine dagegen. Und erst die Crema. Kann ich noch eins haben? Yeah. Give him two. He talked about Piazza Navona. Die Strategie ist offenbar, mich mit Köstlichkeiten zu reinigen, mit Luxus, bis die Welt aufhört in mir und nur noch diese Grandiositäten mein Gehirn besetzen. Die Brust von der Bressé-Poularde mit Steinpilzen. Während der nächste Gang aufgetragen wird, erfahre ich, es wird ein Solo sein in der Sixtinischen Kapelle. Es gibt keinen Sancho Panza. Zwei sind zu viel für den Heiligen Vater. Aber warum ich? Souffliert der Artischockenboden mit Flusskrebsen von... Die Kardinäle wollen sich aufs Essen konzentrieren, aber immerhin, ich erfahre, erstens war klar, man will einen Italiener, einen berühmten Italiener, und da kamen nur zwei in Frage. Der Kommunist und der Atheist. Und da hat man sich für mich entschieden. Padre. Ich erfahre? No, Padre. Man hat damals beim Casting gemeinsam den Film Night on Earth angeschaut. Padre. Und in der römischen Episode besteigt ein geistlicher Würdenträger das Taxi. Padre. Wir kennen den Film, Signore Benigni. Wir kennen alle Ihre Arbeit. Und Benigni, also ich, der Taxifahrer, beginnt mit dieser wundervollen Erzählung über den Kürbis und das Schaf. Und da hüpft das Herz des Bischofs und hüpft vor lauter Hüpfen, bleibt es plötzlich still. Padre, Sarambia, sentito, Padre, Padre, padre, un salam, è morto. Kardinal John aus Miami winkt mich zu sich. Er will mir was ins Ohr flüstern. We thought you could help His Holiness to find peace. And I never told you that. Das hat er gesagt? Ich schwöre das. Das streichen wir aus dem Protokoll. Und wer wird inszenieren? Einer von hier? Nein, das müssen Sie auch selber machen. Sie haben doch mit vielen Regisseuren gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Kann mich nicht erinnern. How would Francis Ford Coppola direct the Don Quixote? Spielberg. Tarantino. Fellini. Pasolini. Jim Jarmusch. Godard. Almodovar. Tarkowski. Lars von Trier? Während die Herren noch die Namen der großen Regisseure herunterbeten, spüre ich plötzlich Flügel an meinen Armen und Federn. Den Wunsch in mir zu fliegen. Die Arme beginnen mit Flügelschlägen und ich erhebe mich aus der Mitte der Cineasten und schwebe durch die Gänge. Aus der Vogelperspektive betrachte ich die Museen, die Baderäume, fliege durch die Sixtinische Kapelle, setze mich in den Baum der Erkenntnis, setze mich auf die Schulter des Erlösers im jüngsten Gericht, berausche mich an dem Sturm, der aus dem Paradies weht, schließe meine Flügel und lasse mich hinunterfallen, hinunter zu den Verdammten. Als ich die Augen öffne, liege ich in meinem kargen Zimmerchen im Bett und der Heilige Vater segnet mich. Und das wirkt wie ein Schlafliedchen meiner Mutter. Ich schließe die Augen, höre seine Worte, sein Gemurmel. Etwas irritiert mich. Seine Worte sind ganz klar, ohne dieses Gezitter, das die Krankheit auf seine Zunge gezaubert hat. Ich öffne die Augen und da sehe ich, der Papst ist nicht wirklich da in meinem Zimmer. Es ist ein riesiger Monitor, ein riesiger Bildschirm, dazu eine Fernbedienung. Und eine unglaubliche Programmvielfalt. 100 Programme. Der Papst fürchtet die Menschen der Arbeit nicht. Ich nehme die Fernbedienung zur Hand, switche ein bisschen herum vom Hochamt des Papstes in Bukarest zum Hochamt des Papstes in Budapest, zum Hochamt des Papstes in St. Pölten, zum Hochamt des Papstes in Prag, Krakau, Buenos Aires, Rio, Manila. Ich sehe mich stehen neben dem Papst in einer silbernen Rüstung. Es ist heiß und vor uns knien tausende Indianer. Der Papst segnet mich und ich stürze mit gezücktem Schwert hinein in die nackten Körper und schlage und köpfe und wache schweißgebadet auf. Und neben dem Bett sitzen zwei Nonnen. Sie haben weiße Kutten an, diese hochgeschlossenen, weiten Sackkleider, wo man den Körper nicht mehr sieht. Aber ich bin so erleuchtet nach dem Weg der Welt, dass ich die Körper wahrnehme. Sie sind wunderschön. Oh, ich lobe, ich erigiere, ich greife der Jüngeren der beiden. Och, wie all mag sie gewesen sein unter die... Danke und weiter. Wieso darf ich das Ihnen nicht erzählen? Ich bin erleuchtet, ich bin gereinigt. Ich bin jetzt ganz rein. Ich bin ohne jeden bösen, schmutzigen Hintergedanken. Und wenn ich in diesem Zustand einer Nonne unter die Kutte greife, dann um diesen schönen, diesen jungen, prächtigen Körper zu spüren. Bitte, Herr Benigni. Die beiden Nonnen halten mir das weiße Taufkleid hin, werfen es mir über. Und unter dem Taufkleid zeichnet sich deutlich meine saubere, von allen Gedanken an die Welt gereinigte, morgendliche Erektion ab. Die beiden ganz professionell sprühen Baldrian darauf und bringen mich in die Taufkapelle, ins Baptisterium. Welcher Tag? Mittwoch. Notieren Sie, Mittwoch, 30. März 2005. Nach einer endlosen Zeremonie am Taufbecken, die ich nicht verstehe, denn ich bin ja getauft, aber die Herren Kardinäle haben offenbar große Lust auf all die prächtigen Zeremonien, werde ich in mein Arbeitszimmer geführt. Ich öffne den Laptop. Ich öffne die CD-ROM. Entflieht nicht, ihr feigen und hinterhältigen Kreaturen. Ein einziger Ritter ist es, der euch die Stirn wollt. In dem hob sich ein kleiner Wind, der die großen Flügel in Bewegung setzte. Als Don Quixote die gewahr ward, empfahl er sich mit seiner ganzen Seele seiner Gebieterin Dulcinea, die er anflehte, ihm in dieser Gefährlichkeit beizustehen. Wohl von seinem Schilde bedeckt, die Lanze im Haken eingelegt, sprengte er mit Rosinante in vollem Galopp auf die vorderste Windmühle los und gab ihr einen Lanzenstich in den Flügel, den der Wind so heftig herumdrehte, dass die Lanze in Stücke sprang. Pferd und Reiter aber eine große Strecke über das Feld geschleudert wurden. Ich überlege, wie ich dem Heiligen Vater diesen Kampf übersetzen kann. Wir sind seine Windmühlen, die er für Riesen hält und gegen die er anreitet, bis er sich eine blutige Nase holt. Dann bringt man mich in die Schneiderei Gamarelli. Sartoria per Ecclesiastici, Schneiderei für Geistliche, 1798 gegründet, die erste Adresse für kirchliche Roben. Seit 6 Generationen exklusiv Lieferant der päpstlichen Gewänder. Ein kleiner Laden hinter dem Pantheon. Welcher Tag, Signore Benigni? Donnerstag. Notieren Sie bitte. Donnerstag, 31. März 2005. Buongiorno, Monsignore. Signore Massimiliano Gamarelli ist 40, hat eine blonde Mähne und ein Spitzbärtchen. Kardinal John schüttelt ihm die Hand und flüstert: Don Quixote. Benigni. Yeah! Er stürzt auf mich zu, umarmt mich, als wären wir gemeinsam Ministranten gewesen und hätten uns seit damals nicht wiedergesehen. Ich habe mit meinen Freunden eine Wette abgeschlossen. Und ich habe selbstverständlich, und zwar sofort und ausschließlich, auf Benigni gesetzt. Ich freue mich. Ich freue mich, Sie hier bei mir willkommen zu heißen. Ich muss noch schnell meinen Freund Oliviero anrufen. Oliviero Toscani. Na, ich muss Ihnen nicht erklären, wer das ist. Hm? Er hat diese ganzen Benetton-Kampagnen gemacht. Die berühmten. Ja, der wird sich ärgern. Der wird zerspringen vor Zorn. Er hat ein kleines Vermögen gesetzt auf Dario Fo. Den großen Don Quixote des italienischen Theaters. Ah, hey, Oliviero. Ja? Ja, da ist Massimiliano. Weißt du, wer vor mir steht? Der Ritter. Welcher Ritter? Der Ritter von der traurigen Gestalt. Nein, eben nicht. Eben nicht Dario Fo. Benigni. Ja, Roberto Benigni. Er wird Don Quixote spielen. Genau wie ich es dir prophezeit habe. Ja, ja, ja, exakt. Ja, das ist kein Scherz. Signore Benigni, würden Sie ein paar Worte mit meinem Freund sprechen? Er will es mir nicht glauben. Er denkt, das ist ein dummer Scherz. Aber gern. Ciao, bello Toscani. Es tut mir leid, dass die Kurie dich so enttäuscht hat. Ich wäre auch lieber zu Hause geblieben in Florenz, bei meiner schwangeren Frau. Aber man hat mich mitten in der Nacht aus einer Liebesnummer herausgerissen. Ich war ein paar Wochen auf Tournee und endlich komme ich nach Hause und wir vergnügen uns. Ja, das sagt man, dass man im 9. Monat keinen Sex mehr haben sollte, aber es ist kompletter Unsinn. Herr Benin. Naja, man muss schon ein wenig vorsichtig sein, sicher. Die wirklich forcierte Nummern, die auf Koks, kann man nicht mehr, aber... Herr Benini, bitte. Dieses Gespräch ist doch völlig nebensächlich. Aber wenn man nicht unbedingt die üblichen Wege gehen muss, kann man schon. Ich meine, wenn man es in der Art treibt wie du, wie Männer es mit ihren Knaben. Könnten Sie sich bitte verabschieden von Herrn Toscani? Okay. Und weißt du was, ich glaube, Bello Toscani, ich wurde nur wegen dieser Rolle in dem Film Night on Earth ausgesucht. Wegen diesem Taxifahrer, der den Bischof mit seiner Erzählung ins Jenseits befördert. Das ist eine unbewiesene Vermutung und Unterstellung, Signore Benigni. Du, entschuldige, ich muss jetzt aufhören. War nett, wieder mal mit dir zu plaudern, Signore Toscani. Und pass auf dich auf. Nicht, dass du endest wie der gute Pasolini. Endlich. Danke. Signore Gamarellis Blick legt sich wie ein Maßband um mich. Brust, Bauch, Hüften, Länge der Arme, der Beine, des Schrittes. Größe 48. Überlange Arme. Sehr dünne Beine. Aber kommen Sie doch weiter. Wir gehen nach hinten und steigen eine eiserne Wendeltreppe hinauf in den ersten Stock, in die Schneiderwerkstatt. Ich habe selbstverständlich nachgelesen in diesem wunderlichen Buch. Ich hatte das ja alles schon vergessen. Ist köstlich. Köstlich. Nur schade, dass ich als Laie zu dieser Aufführung nicht geladen werde. Ich werde mich selbstverständlich darum bemühen. Aber jetzt, Signori, bitte um Aufmerksamkeit. Cervantes beschreibt ihn wie folgt. Da ist ein Wams, ein eng anliegendes, chamoisfarbenes Lederding, an dem die Knöpfe entweder fehlen oder nicht zueinander passen. Es ist über und über befleckt von jenem Rost, den Regen und Schweiß auf dem löchrigen Panzer hinterlassen haben. Er trägt seinen improvisierten Helm mit grünen Schnüren am Kopf festgebunden, deren Verknotung zu lösen mehrere Kapitel in Anspruch nimmt. Einmal dient ihm sogar ein Barbierbecken als Helm. Eine Bart Schüssel aus glänzendem Messing mit halbkreisförmiger Ausnehmung im Rand für das Kinn des Kunden und für den Vogel in seinem Kopf. Dieses Bild müssen wir kreieren, meine Herren, und zwar bis morgen. Aber jetzt zu Ihren Rundungen, Signore Bernini. Bei einer Andacht im Petersdom, tausende Leute sind gekommen, um Abschied zu nehmen von Giovanni Paolo II. Auch der ganze Petersplatz ist voll mit Gläubigen. Begreife ich, dass ich nicht den Don Quixote spielen darf? Ich muss Sancho Panza sein, der am Sterbebett des Ritters sitzt und ihm die Abenteuer erzählt. That's impossible. Das Kostüm ist fertig. Ja, das macht nichts. Ich komme in Straßenkleidern, ich brauche nichts. Ich werde alles aus dem Nichts hervorzaubern. Welcher Tag? Welcher Tag? Ja. Ich fürchte, wir haben den Überblick verloren. Entschuldigen Sie, ich war eben ein wenig unkonzentriert. Möchten Sie eine kleine Pause? Nein. Mir geht eine Frage im Kopf herum. Darf ich sie Ihnen stellen? Sehr gerne, Benini. Da war dieser Bericht in Respublika nach Ihrem Aufruf, man möge Ihnen Wunder melden, die im Zusammenhang mit Johannes Paul II. Stehen. Ja, welcher Bericht? Von dieser Polin, die angegeben hat, dass sie beim Anblick des Sarges bei der Totenmesse schwanger geworden ist. Hatte diese Frau hier schon Gelegenheit, ihre Geschichte zu erzählen? Herr Benini, Sie werden verstehen, dass wir darüber nicht sprechen werden. Wie stellt man sich diese Szene vor? Bitte fahren Sie mit Ihrer eigenen Geschichte vor. Da ist eine kleine polnische Einzimmerwohnung und Polski TV überträgt das Begräbnis live. Und ganz Rom vibriert von all den Abfangjägern in der Luft und den Hubschraubern, die mit Raketen bestückt sind. Herr Benini. Und auf dem Petersplatz dieses unglaubliche Ehrenpublikum. Todfeinde, die sich in Rom treffen. Nur der Diktator aus dem Irak fehlt. Das hätte vermutlich der Genfer Konvention widersprochen. Oder man wollte sich keinen Foltervorwurf einfangen. Herr Benini, wir möchten ja nicht drängen, aber Ihre Und die Zeit... die großartige Inszenierung des Abschieds führt in der kleinen Einzimmerwohnung in Krakau zu Tränen. Und klar, dann ist das Herz auch viel weicher als sonst und der polnische Busfahrer oder Bergarbeiter tut, was er schon sehr lange nicht mehr getan hat. Er wischt seiner Frau die Tränen von den Wangen. Sie küsst ihn und freut sich. Die große versöhnende und vereinigende Kraft des verstorbenen Papstes wird noch einmal auf wundersame Weise wirksam. Und dann kommt die pornografische Phase. Herr Benini. Entschuldigen Sie, aber nach Angaben der Polin war es nicht ein spiritueller Akt, der sie geschwängert hat, sondern ihr Mann. Also, ein ganz normaler sexueller Akt. Stellen wir uns doch die Szene vor. Herr Benini, das ist nun wirklich nicht nötig. Aber wenn es doch ein potenzielles Wunder ist. Trotzdem. Da ist die ergreifende Abschiedsrede des damaligen Josef Kardinal Ratzinger und jetzigen Papstes und das polnische Ehepaar beginnt sich zu entkleiden. Die Wodkaflasche stellst du jetzt weg, sagt sie. Herr Benini. Sagt er, glauben Sie? Ah, es ist aber in höchstem Sinne unwahrscheinlich. Und der polnische Busfahrer oder Bergarbeiter stellt die Flasche weg und befeuchtet seine Finger. Herr Benini, die Sitzung wird unterbrochen. Dies ist der Tag, oh mein Sancho, an welchem sich zeigen wird, was mir das Schicksal aufbewahrt hat. Dieses ist der Tag, sag ich dir, an dem sich mehr als an irgendeinem anderen die Tapferkeit meines Armes kundgeben wird, an welchem ich Taten zu tun gesonnen bin, die in den Büchern des Ruhmes für alle künftigen Jahrhunderte eingeschrieben werden sollen. Samstag also. Samstag, der 2. April 2005. Ja, Samstag, sehr zeitig in der Früh. Die Aufführung, Sixtinische Kapelle, das Sterbebett der Päpste steht direkt unter dem jüngsten Gericht des Michelangelo. Die Kardinäle, jeder in seiner schönsten Uniform. Der Papst liegt schon dort, ich werde hineingeführt. Die Kardinäle nehmen Platz. Ich begrüße den Mann von La Mancha, den Ritter von der traurigen Gestalt, Don Quixote. Und der Papst begrüßt den Mann von La Mancha in 70 Sprachen. Ein Ritual, das seine Längen hat und sich über 2 Stunden hinzieht. Dann ist Giovanni Paolo II. So erschöpft, dass er in die Kissen sinkt und sich nicht mehr rührt. Keiner wagt zu atmen. Jeder ist in Gedanken versunken. Bei manchen sehe ich Tränen, bei manchen ein verzücktes Lächeln. Sie denken vermutlich alle an das Paradies, an das die Seele des Papstes jetzt anklopft und um Einlass bittet. Nach 10, 15 Minuten absoluter Ruhe Man hört nur das Flügelschlagen der Engel in Michelangelos jüngstem Gericht. Schleicht der Hofmediziner auf Zehenspitzen an das Bett und nimmt die Hand des Toten, um den Puls zu fühlen. Nichts. Er beugt sich über den Papst, horcht am Herzen. Nichts. Er zückt einen kleinen Spiegel, hält ihn dem Papst unter die heilige Nase. Kein Atem. Nichts. Dann dreht er sich zu den Kardinälen und zeigt ihnen mit einer ziemlich eindeutigen Geste. Erledigt. Ende. Finito. Danke. Das war's. Und ein rasender Applaus. Standing Ovations. Und der Papst setzt sich auf und sagt: Das ist nicht einfach jetzt. Es ist eine traurige Gestalt. Die Kardinäle setzen sich, einige empört über die Komödie, die er ihnen sicher nicht zum ersten Mal vorgespielt hatte. Andere sind begeistert. Sie hatten sich schon auf mein Spiel gefreut und gedacht, sie werden nicht in den Genuss kommen. Also, Herr Benigni, jetzt sind Sie dran. Don Quixote. Ihre Heiligkeit, Herr, zuerst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht aussehe wie die Figur, die man aus den Büchern, aus allen Filmen und Musicals kennt. Aber der Papst lächelt milde und sagt: Aber ja. Piękne. Mit den zerzausten Haaren und der hageren Gestalt und der Nase, die in jeden Wind gehalten wird, ob da nicht vielleicht eine Rauferei herangeweht werden könnte, entspreche ich genau seinen Vorstellungen. Er versteht meinen Wunsch, ganz ohne Kostüm zu spielen, ohne diesen Wams und ohne diese lächerliche Bartschüssel als Helm. Er hat damals in Krakau in der Schule sehr gelitten unter dieser Bartschüssel. Bei seinem Auftritt hat die ganze Schule losgebrüllt vor Lachen. Und er hat sich damals geschworen, der nächste Helm, den er sich auf den Kopf setzt, wird eine Tiara sein. Dann werden Sie nicht mehr lachen. Tiara. Nein, Eure Heiligkeit, ich bin nicht der Ritter. Der Ritter seid ihr. Ich bin euer treuer Diener und Begleiter. Der kleine, dumme, dicke Sancho Panza. Der Spaßmacher mit dem Schnappsack und der Zwiebel. Der, der auf dem Esel reitet, während sein Herr auf dem herrlichen Rosinante sitzt. Der Papst schließt die Augen, lächelt. Dann gibt er mir einen Wink und ich beginne. Eure Heiligkeit, der Ritter von der traurigen Gestalt war für mich immer die Verkörperung des Mangels an Wirklichkeitssinn. Und zugleich war er derjenige, der bereit war, voll kühner Entschlossenheit den Kampf für menschliche Ideale zu führen. Ganz gleich, ob das Ziel den realen Möglichkeiten angemessen sei oder nicht. Aber es scheint, dass das Kämpferleben des Don Quixote am Ende nur zerstörte Illusionen hinterlassen hat und den nagenden Zweifel dem Ideal der Liebe, der Freiheit und der Gerechtigkeit nicht die erstrebte Gültigkeit verschafft zu haben. Hört ihr ihn, euren dicken treuen Freund, mein werter Herr Ritter? Euch rief das Unrecht, das ihr vertilgen, die Beschwerden, die ihr aufheben, die Missbräuche, die ihr verbessern und Verschuldungen, die ihr vergelten müsstet. Der feuerrote Apoll hatte kaum über das Angesicht der großen, weitstreckigen Erde die güldenen Fäden seines schönen Haupthaares verbreitet. Kaum hatten die kleinen, bunt gemalten Vögelein mit ihren Harfenzungen die rosige Aurora mit süßer, honigliebender Harmonie begrüßt, als ihr, der berühmte Ritter Don Quixote von La Mancha, die müßigen Federn verließ, euer berühmtes Ross Rosinante bestieg und begann, über die alten und wohlbekannten Felder Polens zu reiten. Dabei spracht ihr: O beglückte Zeit, beglücktes Menschenalter, in dem meine preisvollen Taten ans Licht treten werden, die verdienen, dass man sie in Erz gießt, in Marmorhaut und auf Tafeln zum Gedächtnis der künftigen Zeiten malt. Ich möchte euch also, edler Ritter, eure großen Taten noch einmal vor Augen führen, möchte noch einmal sämtliche Stationen dieses Kreuzgangs lächerlicher Selbsttäuschung, arger Missgeschicke, schmerzlicher Erfahrungen und befreiender Prügelei durchwandern. Möchte Halt machen vor einzelnen Bildern, zum Beispiel vor dem schönen Bild aus Santiago de Chile. Ihr, mein edler Herr, ganz in Weiß auf einem Balkon des Präsidentenpalastes und neben euch Pinochet. Ebenfalls in einer strahlend weißen Uniform und ihr zwingt den grausamen Diktator mit einem Handschlag in die Knie. Möchte weitergehen zu dem schönen Bild, das uns zeigt, wie ihr den eisernen Vorhang allein mit der Kraft eures Gebetes und ein paar hundert Millionen Dollar zerreißt und in den Boden stampft. Ich erzähle ihm also sein Leben in den blühendsten Farben, spiele ihm vor, wie er auf dem Flughafen von Kuala Lumpur den Boden küsst, wie er sich auf den Flughäfen von Dubai, St. Pölten, Santa Cruz der Länge nach auf den Bauch wirft, wie er mit eiserner Faust gegen die Knabenliebe vorgeht, wie er die Vatikanische Bank von der Korruption ungewissen Mitarbeitern säubert. Ich erzähle 5-6 Stunden, die Kardinäle werden schon unruhig, beginnen zu telefonieren. Nein, es ist noch nicht vorüber, es dauert schon Stunden. Es dauert schon eine Ewigkeit. Zwei beginnen mit einer kleinen Jause, andere trinken aus Flachmännern. Ein Gelage, Gelächter. Geben Sie mir einen Schluck Wasser, bitte. Ich müsste schon seit 2 Stunden auf die Toilette. Und dann winkt der Papst mich an sein Bett und flüstert mir ins Ohr, er möchte jetzt die Geschichte der Dulcinea hören. Die Liebesgeschichte. Er hat genug von den Abenteuern. Jetzt die Liebe. Dulcinea. Mit strahlenden Augen lächeln wir uns gegenseitig an. Dulcinea. Dieser Teil des Don Quixote, die Liebesgeschichte zu der unvergleichlichen Dulcinea von Toboso, diese pompöse Szenerie der Huldigung, ist auch meine Lieblingsgeschichte. Denn ich denke dabei immer an meine Maria. Und ich singe wie eine Nachtigall. Ihr Name ist Dulcinea, ihr Vaterland Toboso, ein Ort in La Mancha. Sie ist meine Königin und Gebieterin. Ihre Schönheit ist übermenschlich, denn in ihr vereinigen sich wahrhaftig alle unmöglichen und erträumten Schönheitsideale, die die Poeten ihren Damen beilegen. Denn ihr Haar ist golden, ihre Stirn ist das elysische Gefilde, ihre Augenbrauen sind Himmelsbogen, ihre Augen Sonnen, ihre Wangen Rosen, ihre Lippen Korallen, Perlen ihre Zähne, Alabaster der Hals, Marmor die Brust, Elfenbein die Hände, ihre Haut wie der Schnee und alles, was die Anständigkeit dem menschlichen Auge entzieht, ist nach meiner Überzeugung so beschaffen, dass es dem liebenden Herzen köstlich, aber ohne Vergleichung ist. Und dann muss ich plötzlich daran denken, dass ich knapp vor der Aufführung mit meiner Dulcinea telefonieren wollte. No, that's impossible. She's in the hospital. Wo ist sie? In der Klinik? But is now doing just fine. Und da war ich kurz voller Sorge, ob sie das Kind ohne mich gebären würde. Nein, nein, kein Grund zur Sorge. Sie hatte nur eine kleine Schwäche. Jetzt geht's wieder. Und das Kind wartet auf sie. Das hat es seiner Mutter versprochen. Der Kleine wartet noch. Und jetzt, während ich so neben dem Papst auf dem Bett sitze und von ihrer Schönheit schwärme, da muss ich an ihren dicken Bauch denken. Und plötzlich sehe ich den Papst als schwangere Frau und mich als den Geburtshelfer, als die Hebamme. Und ich denke, vielleicht muss ich ihm heraushelfen, aus der Gebärmutter leben. Vielleicht muss ich ihm, dem Papst, der nicht und nicht sterben kann, aus dem jetzigen Leben heraushelfen. Vielleicht muss ich dieses Kindchen, das er sein wird, aus dem Bauch des jetzigen Lebens herausziehen oder ihm helfen, es herauszupressen. Und ich nehme den Papst, ganz wie ich es in diesem Kurs für schwangere Männer gelernt habe, in die Arme und ich beginne zu atmen. Und ich atme und atme. Und ich wische ihm den Schweiß von der Stirn und da, plötzlich, während ich die Brüste der Dulcinea preise und ihn noch einmal an sie erinnere, an ihr liebliches Gesicht, an die wundervolle Gestalt und ihm sage, er wird sie besuchen können in ein paar Tagen, wenn er hier fertig ist, mit dieser Arbeit, mit diesem Abenteuer, denn sie wartet auf ihn am Horizont. Können Sie das Licht sehen, Heiligkeit, am Himmel? Und da beginne ich mit ihm zu pressen. Ja... Ja, ja. Und dann kann er endlich loslassen. Und das Kind ist geboren. Es liegt da zwischen den Beinen des Papstes und ich nehme es und lege es ihm auf den Bauch und er lächelt mich an. Nicht mich, das weiß ich. Nicht mich lächelt er an. Er lächelt für Dulcinea. Und dann sagt er, ja. Und schließt die Augen. Und ich weiß, jetzt muss ich nur noch die Nabelschnur durchschneiden. Und ich hole mein Messer aus der Tasche und spüre eine Hitze, ein Feuer, das sich aus diesem Körper erhebt, kurz über uns schwebt. Ich drücke ihn an mich. Ich weiß, jetzt ist es geschafft. Es ist vorüber. Er hat losgelassen. Einen Augenblick schwebt er noch über uns, einen dunkel glitzernden Augenblick, der getränkt ist von der Melancholie der absoluten Erinnerung. Und ich schaue ihm nach und bin geblendet von einem Licht Und in diesem Licht erkenne ich die schwarze Mutter Gottes von Chenstocher, hoch oben am Himmel. Sie hält das Kind in Händen und lächelt mich an. Vor ihren Füßen öffnet sich ein Weg aus Licht und Rosen, und sie steigt diesen Weg herunter bis zu der Klinik in Florenz. Dort küsst sie das Kind und legt es meiner Frau auf die Brüste. Der Körper des Papstes wird leicht in meinen Armen, ganz leicht. Ich lege ihn zurück auf das Kissen und nicke den Kardinälen zu. Das ist der Leichnam des Edlen von La Mancha, der einzig war in Ansehung seines Geistes, selten im Edelmut, ungemein in der Liebenswürdigkeit, ein Phönix in der Freundschaft, freigebig, ohne Grenzen, Ernst oder Bitterkeit, fröhlich, ohne gemein zu sein, kurz, der Erste in allen Dingen, die den Menschen zieren. Die Kardinäle sind verzückt. Sie brauchen lange, bis sie aus dieser Verzückung aufgewacht sind. Dann erst begreifen sie. Es ist. Ja. Vollbracht. Das war's. Und jetzt möchte ich sehr gern zu meiner Frau in die Klinik. Man verabschiedet mich. Ich darf zurück nach Florenz. Ja, geh. Geh, Benini. Geh zu deiner Maria, Roberto. Roberto e Maria. Wie in der Bibel. In Florenz gehe ich sofort in die Klinik, wie mein Kind sehen. Man lässt mich nicht zu meiner Dulcinea. Am Gang darf ich sitzen und die morgendliche Besuchszeit erwarten. Plötzlich spüre ich ein Kitzeln an der Brust. Ich erwache. Man hat mir meinen Sohn in den Arm gelegt. Er hat Hunger. Füttert man dich nicht ordentlich? Na, das wird jetzt alles anders. Ich öffne mein Hemd, lege das Kind an die Brust. Das Kind saugt und saugt. Aber es kommt keine Milch. Ich bin verzweifelt. Roberto. Da erscheint Dulcinea und präsentiert mir die pralle Brust. Ich trinke. Die Milch ist so süß. Ja. Sie ist süßer als alles, was ich in der Kantine der Kardinäle gegessen habe. Die Milch strömt durch meine Kehle direkt zu meiner Brust. Das Kind saugt begeistert. Als ich nach Stunden zum ersten Mal den Blick erhebe, sehe ich an der Wand gleich neben der Tür zum Kreissaal eine Fotokopie der Zeichnung Picassos, Don Quixote und Sancho Panza. Die Hebamme kommt und überreicht mir eine Tablette, die eine winzige Windmühle geritzt ist. Ich schlucke sie und falle in einen süßen Schlaf. Herr Benini, man muss wissen, dass der ungenannte Edle seine Zeit damit verbrachte, Ritterrum war. Solcher Liebe und Hingebung zu lesen. Herr Benini. Dass er die Nächte damit zubrachte, weiter und weiter. Und die Tage sich tiefer und tiefer hineinzulesen. Und so kam es vom wenigen Schlafen und vielen Lesen, dass sein Gehirn ausgetrocknet wurde. More, por favor. Wodurch er den Verstand verlor. Herr Benini, danke. Ja? Ich danke Ihnen im Namen der Kommission. Sie haben uns eine wundervolle Geschichte erzählt, die mit dem Wunder der Geburt ihren Höhepunkt und ihre Vollendung erreicht. Mit diesem Bericht, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie sagen, dass Johannes Paul II. In Ihrem Kindchen wiedergeboren ist, was ein wirkliches Wunder ist in unserer westlichen Welt. Mit diesem Bericht werden wir vor die Öffentlichkeit treten können und das Verfahren zur Seligsprechung des geliebten früheren Papstes Giovanni Paolo II. Wird zu einem glücklichen Abschluss kommen. Herr Benini, ich danke Ihnen. Santo Subito. Hörspiel von Eberhard Petschinker. Musik Wolfgang Mitterer. Dramaturgie Heide Böwe. Mit Norbert Schwintek, Ernst Jacobi, Ilja Richter, Barbara Falter, Felix von Manteuffel, Gerd Baltus, Walter Nikolaus, Wolf-Dietrich Rammler, Jerry Gerber, Wolfgang Sörgel, Peter Gröger, Wolfgang Rosse, Axel Thielmann, Corinna Waldbauer, Annette Krake, Olgierd Subolewski und André Jung als Roberto Benini. Schnitt Christian Grund. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Petschinker. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem ORF 2007.